Es ist herrlich, was ich gerade so für Drohungen kriege, Herr Wisper. Ich werde die ganze Zeit angeschrieben, die Hälfte meines Raid-Kaders wären ja sowieso nur Trolle, die morgen hier uns noch das Fürchten lernen werden und so weiter. Und habe gerade in meinem Raid Wisper geschickt, mindestens 50% deines noch aktuellen Kaders sind Trolle und 4 Spione, von denen ich eh weiß, viel Spaß morgen. Du schaufelst dir gerade dein eigenes Grab. Nee, ich sag ganz genau, was ich möchte. Ich möchte, dass man sich vorbereitet. Beleidigungen sind trotzdem ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch. Du hattest da doch so eine tolle Juristin-Freundin. Und nur weil du in deiner lachhaften Satzung sagst, du beleidigst Leute, stehst du trotzdem nicht über dem Gesetz. Beleidigungen mögen tatsächlich ein Verstoß gegen das StGB sein, aber das Streamen unseres Teamspeaks ist tatsächlich vorrangig und alles, was an Beweislast durch so einen Stream tatsächlich genutzt werden möchte, ist hinfällig, weil diese Beweise tatsächlich nicht vernünftig erbracht worden sind. Ja, die Person muss uns nämlich erstmal nämlich alle fragen. Richtig, und sobald nur einer es nicht schriftlich abgegeben hat, darf es gar nicht gestreamt werden. Sowohl aus datenschutzrechtlichen Gründen wie auch wegen StGB § 201. Nee, aber es gibt Zeugen, nämlich zum Beispiel die Spione. Das mag sein, dass es Zeugen gibt, aber es gibt auch genügend Zeugen, dass genügend Leute hier reingeschickt wurden, um Stress zu fahren. Und deswegen wäre es jetzt gut, wenn du aufhörst, weil die Kripo sowieso sich unglaublich darauf freut, dich in den Knast zu setzen. Natürlich! Ja, verklag mich. Ich brauche dich nicht verklagen. Weißt du das, was du noch nicht begriffen hast, lieber Elvadia, der du gerade zuhörst? Ja, lieber Linksradikaler. Linksradikal? Ist nämlich, ich muss mich nicht hinsetzen. Ich muss gar nichts tun. Das wird von ganz alleine passieren. Die Sache, die du hier machst, die du in dieser Tour abziehst, wo sogar Discord sich schon gemeldet hat und sich deinen Channel angucken, weil selbst die AGB haben, an die du dich nicht hältst. Lüge. Ja? Die sehen, alles das, was du hier machst und diese Aufhetzung auch zum Mord, die du machst und die du teilweise passiv, aber teilweise auch aktiv machst, lieber Elvadia, der du mir die ganze Zeit schreibst und dir zuhören kannst. Ja? Mord? Wo hab ich zum Mord aufgerufen? Wo? Ist keine Lüge, kann man nachlesen. In den Kommentaren, die du unter deine Videos selber packst, in den Kommentaren, die du in deinen Videos selber drin hast, in den Kommentaren, die du sagst, während du diese Videos schneidest und das Ganze streamst, ja, zum Mord aufgerufen hast du. Screenshot, Beweis, her damit. Steht drin, brauche ich dir gerade gar nicht. Die Kripo sagt mittlerweile, es muss nicht mal ein Strafantrag von meiner Seite aus gestellt werden. Doch, muss. Die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich selber ein Interesse daran, dich dingfest zu machen. Ich brauche nichts beweisen. Ich muss meine Hände gar nicht mehr bewegen. Oh, du laberst so viel Mist. Ich freue mich darauf, wie es dir ergehen wird. Ganz alleine dir ergehen wird. Von ganz alleine. Ich meine, du bist schon vorbestraft. Da musst du nicht jetzt noch mehr deine Freiheit aufs Spiel setzen. Nein, ich bin nicht vorbestraft. Weißt du, es ist noch was anderes, dass du dich an meine Eltern wendest. E-Mails schickst. Ich schicke keine E-Mails. Zu doof bist, zu gucken, dass du das von Accounts machst, die nicht rückzuverfolgen sind. Ja, definitiv. Es ist das Nächste, dass du das Restaurant meiner Eltern mit Bewertungen offen, ja, hinstellst. Sogar an Tagen, wo ich gar nicht mal zu Hause gewesen bin. Wow, die Bewertung schreibt man auch immer am gleichen Tag. Doch, hast du, lieber Klaus. Klaus? What the fuck? Oder machen lassen. Andere kann ich nichts. Aber es ist jedes Mal auch genau das Gleiche. Es kommt aus deiner Ecke. Nö. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn plötzlich Leute gegen dich vorgehen, obwohl ich nicht mal einmal einen Ton dazu sagen muss. Ne, lieber Herr Paschulke. Von daher, du solltest sehr viele Dinge sein lassen, auch solche Dinge zu liken, ja, mit deinem netten Account, wo auch direkt zu sehen ist, dass es Max selber ist. Du brauchst nicht selber als Max dort Sachen posten, wo jedem klar ist, wer das ist, wo du sogar Max Antonidas heißt. Das bist du selber. Es ist nachvollziehbar, weil ich die Sachen sehe, auch wenn ich dich geblockt habe. Und wenn du damit ein Geschäft kaputt machen möchtest, was du nämlich tust... Ich habe doch gesagt, dass das Essen sehr lecker war. Viele Leute im Real Life, die noch nicht mal was hiermit zu tun haben, irgendwo an die Wand zu stellen, ihnen damit Einnahmen kaputt zu machen, das geht überhaupt nicht. Und deine Mutter muss sich eigentlich dafür schämen. Sie muss sich schämen, dass sie so einen scheiß Blag rausgedrückt hat. Das habe ich jetzt nicht geschrieben im Chat, aber was siehst du denn meine Mutter eigentlich damit ins Spiel? Und was soll man denn über deine Mutter sagen? So ein psychisch kaputtes Etwas für dich gibt es kaum ein zweites Mal. Du gehörst in Therapie und das würde ich dir wirklich gönnen, damit dir geholfen wird. Lass dich therapieren. Props an deine Mutter. Sie lacht dich auch aus. Und wenn deine Mutter dort auch noch mitmacht, viel Spaß. Und viel Spaß auch an deine Partei, in der du drin bist. Ich bin immer noch Linke. Gewesen bist und weil deine Mutter noch drin ist. Weil die haben nämlich auch keinen Bock auf sowas. Da gibt es ein Parteiausschlussverfahren. Die haben mich gebeten, dass ich ihnen all diese Dinge schön schicke. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht, weil mir die Zeit einfach zu schade ist. Natürlich. Du schaufelst dir dein Grab immer selber. Das Problem für dich ist, je mehr du machst, umso angreifbarer machst du dich. Und von daher kannst du mit diesem Scheiß einfach aufhören, weil mir ist es scheißegal. Die Leute, die ich in der Gilde habe, die stehen hinter mir, denen ist es auch scheißegal. Die sagen sich, okay, dann haben wir das eben noch 3 Wochen oder 10 Wochen. Nicht alle und alle gehen irgendwann. Außer MJ und Julia natürlich. Problem ist, du kommst irgendwann aus dem Knast nicht mehr raus. Von daher wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Bussi. Und jetzt bye bye. Das überschätzt dich komplett.